Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht der Woche 5 2010. Und ja, die Woche, was war da für ein Thema? Ganz klar, auch ich komme nicht dran vorbei. Es ärgert mich zwar ein bisschen, aber ja, kann man nichts machen dagegen. Apple iPad, klar, wurde vorgestellt, das war das Thema der Woche. Und ich kann es natürlich verstehen, wenn ihr die Schnauze voll habt von diesem Thema, weil es nervt wirklich, wie viel Aufmerksamkeit dieses Ding bekommt. Ich muss leider trotzdem in dieser Wochensicht mal meine Meinung dazu sagen, denn ich kann das ehrlich nicht aushalten, was da alles für ein Müll teilweise geschrieben steht. Ganz klar, wenn ihr Apple-Fans seid, Die-Hard-Apple-Fans, Fanboys, sage ich mal, ja, Jünger, dann tut euch selbst einen Gefallen und schaltet jetzt den Podcast ab, denn ihr werdet daran bestimmt keine Freude haben, denn ich habe da eine ganz andere Meinung zu diesem ganzen Kram als wahrscheinlich die Mehrheit der Apple-Fans. Es sind jedoch auch sehr kritische Fans unterwegs und selbst die haben das iPad also nicht gerade mit Freuden da gesehen. Nachdem der erste Adrenalinschub vorbei war, blieb dann doch nur ein simples Gerät, das eigentlich nichts bietet, was es nicht schon gibt. Ja. Und von der Revolution ist auch nichts mehr da gewesen, nachdem das Steves Reality Distortion Field dann weg war. Ist alles wie ein Kartenhaus dann wieder zusammengebrochen. Was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass auch wenn das technisch gesehen absoluter lächerlicher Kram war, was da gezeigt wurde, ich habe wirklich so gelacht, ja. Es war wieder ein richtiges 3G-Erlebnis, richtig 3G, gesehen, gelacht und gegangen, ja, von der Website, von dem Livestream. Es ist einfach so lächerlich gewesen. Ich habe es mir nur angeguckt, um darüber auch eine Meinung zu bekommen. Ich habe mir auch wirklich die Informationen durchgelesen, alles ganz genau. Manchmal habe ich mich müssen dazu zwingen, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich mach's. Ich lese mir alle Informationen immer durch. Und erst dann bilde ich mir eine Meinung. Auch das möchte ich den Leuten empfehlen, die jetzt da noch nichts darüber gehört haben. Was ich eigentlich nicht glaube, dass es sowas gibt, ja. auch hier die Informationen, die jetzt im Podcast vielleicht da ihr hört und dann nicht glauben könnt, geht in die Webseiten, schaut rein. Holt euch aber an verschiedenen Stellen Informationen, denn gerade bei diesen Fangeschichten ist es wirklich so, dass da also manchmal haarsträubende Sachen auf Internetseiten stehen, wo ich denke, die Leute haben den Bezug zur Realität vollends verloren. Und das sagt man immer, ja, so MMOs und so, die verbauen einem den Blick auf die Realität. Da kann ich nur sagen, nö, wer Apple-Fan ist, ja, der hat da schon ein ernsthaftes Problem teilweise. Nun ja, okay, auf jeden Fall, ich habe das Ganze verfolgt, wie gesagt, auf Twitch TV war da ein Livestream zu sehen, wohl illegal, ja, weil es ist ja eigentlich nicht erlaubt, dort live zu streamen, das ist aber Leo Laporte anscheinend relativ egal, das kann ich auch verstehen. Allerdings war eins klar, schon nach der Hälfte des Streams hat man gesehen, dass von diesem Hype nichts mehr übrig geblieben ist. Natürlich war im Vorfeld schon klar, dass die Anforderungen, die gestellt wurden an dieses Tablet, waren so hoch, die konnten gar nicht alle erfüllt werden. Ja. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also egal, was da jetzt gezeigt worden wäre, es wären immer noch nicht alle Spekulationen und alle Erwartungen hier erfüllt worden. Ja, das war klar. Allerdings wurden meine sehr, sehr, sehr geringen Erwartungen noch nicht mal annähernd erfüllt. Ich werde das im Detail nochmal klären. Da haben wir mal schon mal ganz am Anfang, hat Steve Jobs Netbooks angesprochen. Ja. Netbooks als Vergleich zu einem Pad ist ja normalerweise schon ein Witz. Er hat das zwar auch im Prinzip gesagt, aber er hat es eben doch verglichen mit den Netbooks. Und die Leistungsdaten waren dann halt auch ja, entsprechend ernüchternd. Und ja, dieses iPad hat im Großen und Ganzen komplett versagt. Ein großer iPod Touch, mehr ist es definitiv nicht. Und da können sich die Apple Devotees, ja, die können sich rumdrehen, die können ausflippen, die können weinend mit den Füßen auf den Boden stampfen. Es bleibt ein großer iPod Touch und mehr ist es nicht. Ganz einfach. So sieht es aus, ja. Das ist die Realität und ich möchte gern drüber reden, was der Entschuldigung, der iPad nicht ist. Erstmal ist es keine Damenbinde, ja, keine Damenbinde in den USA. Das ist schon mal nicht. Nee. Es sind überall Videos aufgetaucht von 2 Jahre alten MAD-TV-Video oder MAD-TV-Folge. Bei der so ein virtuelles Produkt vorgestellt wurde, das iPad, und ja, Pads sind halt ja, im allgemeinen Sprachgebrauch dann so Damenbinden halt, ja. Schlechter Namen für das Produkt, aber egal. Also es ist kein Laptop, ja. Auch das hat ja Steve Jobs klar gesagt, es ist kein Laptop. Ja. Erstmal ohne Flash Unterstützung im Internet zu surfen ist für die möglichen Anwendungen einfach sinnlos. Man hat es gesehen, er hat schön die New York Times gezeigt, die Internetseite, ja, und dann tauchen da ständig Stellen auf, wo eben statt dem Flash-Plugin oder statt dem Flash-Player eben so ein Zeichen vorhanden ist, das zeigt, ja, dass hier ein Plugin fehlt. Kein Flash auf dem iPad im Moment. Ich möchte nicht bestreiten, dass es vielleicht irgendwann mal ein Flash gibt. Wobei Steve Jobs hat sich da relativ klar geäußert, Flash ist tot. Das mag sein, dass Flash tot ist. Allerdings die Ablösung mit HTML5, ihr merkt schon, ich bin richtig aufgeregt, ja. Die Ablösung durch HTML5 wird jedenfalls durch Apple nicht so erfolgen, denn HTML5 mit H.264 Videocodec, ich habe das schon in der letzten Folge ausgiebig diskutiert, ist scheiße. Oh, jetzt habe ich das Scheißwort. Entschuldigung, ist Humbug. Humbug. Mann, konnte es nur über meine Lippen gehen. Ja? Also ist nix. Ja? Kann man komplett vergessen. Der Standard HTML5 Opthiora. Das wiederum sieht Apple ganz anders da und auch da zeigt sich wieder die Denkweise von Apple. Entweder ihr nutzt unseren Müll, ja, oder wir interessieren uns nicht für euch. Ganz einfach. Das kann Apple in manchen Bereichen durchaus tun. Bei Mac hat es nicht geklappt. Und dazu sage ich auch gleich noch was. Mit unter 5% oder unter 6% Marktanteil sollte man lieber kleinere Brötchen backen in dem Bereich. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn das iPad in Richtung Computerbereich kommt, ja, dann blüht es im selbe wie der Mac, ja, 5%, 6%, so, das war's. Aber wie gesagt, es ist ja kein Laptop. Ja, kein Laptop. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil mit einem Gigahertz, ja, ich habe das genannt Super-Duper Messiah Apple Chip. Ja. Der soll mal wieder so, ne, hier so aus dem Hut heraus entstanden sein. Ja. Und jetzt soll das super Ding sein. Nee, ist natürlich nur ein herkömmlicher Chip von ARM, der eben jetzt das Apple Branding trägt. Gut, toll. Das ist natürlich gleich wieder. Ja, sag ich mal, für manche Leute eine hundertprozentige Aufwertung nochmal. Egal. Okay, aber mit 1 Gigahertz kann man da nichts reißen. So sieht es aus. Dann ja, Daten ab 16 Gigabyte für das kleinste Modell, das erfreulicherweise nur $499 kostet. Ja, auch das muss man mal sagen. Bei uns wird es natürlich wieder in Euro sein, denke ich. Aber 16 GB Speicher bringt das Teil mit, kein 3G, die Version kostet extra, zwar nicht wenig. Ja, 16 GB im Vergleich zum Netbook, ja, 160 GB Standard, 160 GB Speicher, so sieht es aus, ja. Und da kriegt man dann auch mindestens 1,6 GHz Prozessor mit dabei. Und wenn man sagt, ja, aber dieser ARM-Prozessor ist natürlich wesentlich schneller als ein normaler Intel 1,6 GHz Prozessor, was man natürlich sehr stark bezweifeln kann. Aber gut, lassen wir mal hingestellt sein, es gibt auch Netbooks mit mehr, ja, und kosten trotzdem noch weniger. Okay. Was bleibt dann für diesem Laptop-Ersatz? Bleibt gar nichts mehr übrig. Ja, es wurde gezeigt, schön iWork. iWork. Oh Mann, ja. Super. Ja, was bleibt da drüber übrig? Kein Word, kein Excel, kein Lotus. Ja, nix. Und es gibt auch keine freie, unabhängigen Downloads wie auf einem richtigen Computer. Und das heißt, es ist einfach kein Computer. Es ist einfach kein Laptop. Fertig. Ja, also diese Zielgruppe, die wird bitter enttäuscht sein. Was es auch nicht ist, ist kein MP3-Player. Ja. Und auch kein iPod. Ja. Oder vielleicht doch eben ein großer iPod Touch, aber der verfehlt seine eigentliche Aufgabe. Ja. Es ist kein richtiger MP3-Player. Ja. Auch aus dem Grund, natürlich kann man Musik damit abspielen. Ja. Das funktioniert, sieht auch wunderbar aus, nur ich stelle mir das Ding gerade vor, wenn ich das Ding mitnehme beim Joggen. Ja. Oder ja, irgendwo in der Bahn oder im Auto sitzen und mit dem Ding Musik hören. Also nö, ne? Also das ist irgendwo nicht drin. Also auch kein MP3-Player. Ja, genauso gut könnte man auf seinem Netbook MP3s hören und das ist auch kein MP3-Player für unterwegs und genauso wenig ist das iPad. Es ist kein Phone, es ist kein iPhone, klar. Es hat keine Voice-Funktionalität, man kann nicht telefonieren, auch nicht mit der 3G-Version, was man vielleicht machen könnte, wenn es denn Apple erlaubt, vielleicht Voice over IP mit Mikrofon und so, ja, Mikrofon ist eingebaut, Headset wäre vielleicht ganz gut, wenn man das da anschließen würde, wird ja schwierig, weil es keine USB-Buchsen hat, keine normalen, auch das wieder ein Thema, aber ja, vielleicht schafft man das dann irgendwie hier Voice over IP zu machen mit dem Ding und dann kann man sich beglückwünschen. Da hat man nämlich, ist man nämlich der Typ mit dem größten Telefon in der ganzen Stadt. Ja, ein Riesenteil. Ja, gut, ne? Und es ist kein Gaming-Device, es ist keine Spielekonsole. EA hat gezeigt, wie Need for Speed aussieht und ich kann nur sagen, Kopfschütteln und ja. Kleine PSP rausholen und wesentlich bessere, flüssigere, schönere Grafik sehen. Wunderbar. Und auch da ist also absolut nicht zu wollen. Ein DS hat auch seine Vorteile, hat ebenfalls und ein Touchscreen, hat noch ein zusätzliches anderes Screen, deswegen, also zwei Bildschirme, Kameras ist eingebaut, was eben beim iPad auch nicht ist. Keine Kamera, also auch keine interaktiven Spiele, die Kamera irgendwie benutzen. Und auch keine Fotos unterwegs machen damit. Tja, so ist das. Ja, also die Handheld-Konsolen wie DS oder PSP werden davon nicht bedroht. Jedenfalls nicht für normal denkende Menschen. Ja, für die iFanboys natürlich, klar. Die werden sich aber sowieso kein DS oder kein PSP kaufen. Ja, weil da kein Apfel dran ist. Ja, ohne angebissene Apfel wird nichts gekauft. Ja. Gut. Für die Standard-Spielekonsolen wie die Wii, Xbox 360 oder PS3 ist sowieso keine Konkurrenz. Also selbst die Wii bietet noch bessere Grafik als das Teil auf dem Screen, was nicht verwunderlich ist, muss man ja auch fair bleiben. Ja? Es ist ja kein 16 zu 9 Widescreen, super-duper HDTV über Fernseher und selbst die Wii, die ja kein HDTV unterstützt. Kann man aber auf diesen Geräten sehr schön sehen und entsprechend dann auch spielen. Hin und her ist okay. Und die Wii hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Sie hat Knöpfe am Controller, auch wenn die hauptsächlich mit Bewegung und so weiter funktioniert. Aber die Knöpfe, die braucht man zum vernünftigen Spielen, das ist ganz klar. Und ja, so sieht das aus. Also für richtige Gamer ist das auf jeden Fall nichts, gar nichts. Und deswegen weder für Heimkonsolen noch für Handheld irgendein ein Problem, außer von eben dem Fanboy-Lager. Mehr gibt es da nichts. Ja, und es ist kein E-Book-Reader. Ja, definitiv ist es kein E-Book-Reader. Ein E-Book-Reader sitzt bei mir voraus, dass es, wie der Name schon sagt, elektronische Schriften in einer Buchform ja, darstellt. Und LCD ist dafür nicht geeignet. Ja, ganz klar. Das ist geeignet für Texte anzusehen, für kleinere Texte, ja. Aber für gemütliches Lesen, vor allem auch über längere Zeit gemütliches Lesen, ja, ist das okay. Für auch da hängt es wieder ein, für die iFanboys, die jetzt nach 10 Jahren vielleicht erstmal wieder ein Buch in die Hand nehmen, wird das sicherlich eine schöne Sache sein, ja. Aber für richtige Leser, die auch Bücher lesen wollen, ohne dass es auf dem iPad funktioniert, die einfach sagen, das iPad, Kindle, ja, mir egal, ich will eigentlich ein Buch lesen. Ja. Und diese Leute, die versucht man ja mit den E-Books zu erreichen und sagen, ja, hier Leute, ihr könnt ihr elektronische Bücher lesen, die haben ein paar Vorteile, nämlich, dass eben ihr weniger Platz daheim braucht, dass ihr eben eure Bibliothek immer dabei habt, komplett, ja, ihr könnt überall die Bücher lesen und so weiter. Und diese Leute legen auf eines Wert, auf Darstellung des Textes. Und was ich hier im Internet die ganze Woche über gesehen habe, ist wirklich lustig. Ja, aber der Kindle oder die E-Book Reader, die haben ja gar keine Farbdarstellung. Da kann man ja gar keine E-Mails vernünftig mitmachen. Und im Internet kann man auch nicht gescheit surfen. Und na, spielen geht schon mal gar nicht. Ja. Ja, es geht hier um Bücher. Bücher lesen. Ja, langweilige, öde, trockene Bücher. Ja, sowas gibt es noch. Und da holt man sich seine Informationen, da steigert man sein IQ, ja, und nicht seine Fanboy-Mentalität. Die wird da ganz knallhart vernachlässigt. Es gibt zwar auch Kindle-Fans, aber im Großen und Ganzen geht es eben bei diesen E-Book-Readern, bei den richtigen E-Book-Readern um das Buch und nicht um das Produkt, auf dem das Buch zu sehen ist, ja. Ganz klar, die E-Ink-Display-Technologie ist eine super feine Sache, weil das elektronische Buch sieht dann fast so aus oder sieht eigentlich im Prinzip genauso aus wie auf einem gedruckten Blatt Papier. Das Display braucht keinen Strom, wenn eine Seite aufgebaut ist. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Deswegen auch die Standby-Zeit. 10 Stunden, nicht Standby-Zeit, sondern die Benutzungszeit. 10 Stunden Benutzungszeit ist wäre für einen Laptop gut, ja, für eine Spielekonsole sehr so mittelmäßig, wenn ich so an einen DS denke, ja, also der schafft das auch locker. Für einen MP3-Player wäre das auch noch akzeptabel, ja, aber für einen E-Book-Reader ist das vollkommen inakzeptabel, ja. Jeder Billig-E-Book-Reader, der weit unter 200 € kostet, ja, hat also jetzt mittlerweile 1 bis sogar 2 Wochen Standby, nicht Standby-Zeit, Benutzungszeit, das ist es, Benutzungszeit, ja. Und das ist schon eine ganz andere Liga. Das Ding steckt man sich ein, damit fährt man in Urlaub und muss unter Umständen nicht ein einziges Mal im Urlaub aufladen, ja, wenn man nicht gerade so einen Mega-Urlaub macht, ja. Und es ist schon ein ganz anderer Unterschied. Dann eben, wie gesagt, die Bildqualität, das zeigt ja nochmal, wo es lang geht. Die Darstellung mit Farbe und so weiter ist wunderbar für eben Webpages und so, aber nicht für E-Book-Readers. Und das Ganze ja, den Geschichten mit Comics und so weiter, ja, also ich muss sagen, wenn man das mal jetzt überspannt sieht, die meistverkauftesten Comics in Deutschland sind mittlerweile Manga, ja, und das ist auch weltweit so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, allein der Dragon Ball Manga hat sich mehr verkauft als alle Mickey Maus Publikationen in den USA, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Manga sind generell schwarz-weiß. So, also auch da kein Problem. Von der Seite her. Es gibt sicherlich Anwendungen für Farbdisplays, deswegen sind auch die Firmen dabei, ein E-Ink-Farbdisplay zu entwickeln. Aber E-Ink muss es für mich bei Büchern absolut sein. Ich habe keine Lust, nach 5-6 Stunden Lesen hier ernsthafte Probleme mit meinen Augen zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall, ich hab's ja, ich probiere es ja auch, lese manchmal oder ich probiere manchmal vernünftig mit meinem Android-Handy zu lesen. Es hat ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Display, ja, kann man absolut nicht sagen. Aber trotzdem, es ist ein LCD-Display und wenn man da eine Zeit lang mit liest, ja, das haben vielleicht auch schon einige Leute auf dem iPhone gemerkt, dann werden die Augen ziemlich schnell müde und man hat auch wirklich Schwierigkeiten, vor allem Fokussierungsschwierigkeiten danach. Und es ist einfach nichts. Es ist kein E-Book-Reader ohne E-Ink-Display. Das muss sein. Was Apple jetzt hier aus dem Hut gezaubert hat, mit den, ja, mit diesen, ja, wie sagt man, Publishern, ja, den Verlagen, ja, den Verlagen, genau, die eben jetzt hier Bücher rausbringen wollen für das sogenannte iBook-System, ja. iBooks, ja. Auch wieder so ein genialer Schachzug für den Namen. iBooks, iBook, ja. Also, ne, Namensvergabe 6 Sätzen. Ja, die haben eben da ein paar Firmen vorgestellt. Jetzt ist es schon verwunderlich, dass so wenige Verlage da bisher erst aufgesprungen sind. Und welche Verlage sind das? Ja, das sind genau die Verlage, die eben auch unzufrieden sind mit dem Amazon Kindle-Modell, weil die Firmen dort abzocken wollen. Ja, die wollen teilweise nicht nur genauso viel, sondern mehr Euro bzw. Dollar haben für ihre Bücher als die Printausgabe und das ist vollkommener Blödsinn. Also wenn mir ein Verlag ein Buch hinsetzt, E-Book, ja, und das soll genauso teuer sein wie die Printausgabe, dann können die sich das Buch sonst wohin stecken, ja, weil das ist reine Abzocke. Man hat keine Druckkosten, man hat keine Transportkosten, man hat keine Kosten in den Läden, ja, das zu prangern, anzubringen, ja, wie zum Beispiel bei einigen Buchhandlungen, wo man Tausende von Euro zahlen muss, dass ein Buch so präsentiert wird, damit es auch verkauft wird. Ja. Das also unmöglich. Und das Einzige, was man hat eben einen Händler, ähnlich wie ein Buchhändler, der eben auch was von dem Kuchen abhaben will. Und das ist dann in dem Fall Amazon oder zum Beispiel auch Texter, ist ja auch, ist ein sehr guter E-Book-Store, Texter. TXTR.com in Deutsch kann man da etliche Bücher bekommen, ziemlich schnell, sehr, sehr gut. Also soll man nichts sagen, dass Amazon, soll man niemand sagen, dass Amazon ein Monopol hat, ja, überhaupt nicht. Bei Sony kann man sich Bücher kaufen, ja. Und es gibt noch Dutzende andere E-Book-Shops im Internet, sogar in Deutsch, die in Deutschland E-Books verkaufen, ja. Und unzählige, die englischsprachige E-Books verkaufen, unter anderem Barnes & Noble, einer der größten Buchverkäufer der Welt. Auch die haben ihren eigenen E-Book-Store, ihren eigenen Reader sogar, der Nook-Reader, der eben auch mit Android kompatibel ist oder eben Android-Betriebssystem hat. Und ja, es ist einfach so, dass hier Apple, genau wie damals, die das probiert haben bei dem iTunes, ja, oder ich, na ja, gut, bei iTunes war es eine kleine, ich muss mich ein bisschen korrigieren, bei iTunes war es eine klein wenig andere Sache, ja, aber Apple probiert das immer wieder, hier die Firmen zu locken mit hier bei uns, ja, bei uns könnt ihr mehr Kohle machen, weil unsere Leute, unsere Kunden, die zahlen alles, was ihr wollt, ja, kein Problem, ihr wollt mehr, so kommt zu uns, bei uns zahlen die Leute, ja. Und das ist gar nicht so falsch, was die sagen. Ja. Nur ob jetzt die Apple-Fangemeinde ja, groß genug ist, um die Verluste zu decken, die jetzt die Firmen haben werden, durch zum Beispiel den Wegfall bei den Amazon-Verkäufen, das wird sich dann auch zeigen. Macmillan hat schon reagiert und hat ja mit Amazon jetzt, sagen wir mal, gebrochen. Ja, die haben knallhart gesagt, unsere Bücher sollen jetzt auch für $15 verkauft werden und nicht wie Amazon vorsieht für 9,99 €. Und das gab dann erst ein großer Hickhack und jetzt hat Amazon Rückzieher gemacht, hat aber gleichzeitig auch ein Statement verbreitet, ja, wo ganz klar dargelegt wird, dass sie nicht glauben, dass ihre Kunden für solche überteuerten E-Books Interesse zeigen und diese wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen werden. Ja. Das heißt, Amazon bietet sie an und das hat Amazon selbst gesagt, weil sie dazu gezwungen werden von Macmillan durch ihr Monopol auf ihre Bücher eben mehr Geld zu verlangen. Aber sie glauben nicht, dass das eben dann großartig mit Erfolg gekrönt sein wird. Und sie stellen auch die Frage, das müssen unsere Kunden selbst wissen, ob sie bereit sind, so viel für E-Books auszugeben und oder nicht. Ja. Ja, damit hat sich Macmillan natürlich ins eigene Bein geschossen. Ich stelle mir auch so vor, dass Macmillan irgendwann seine Bücher abzieht von Amazon, weil die Kunden werden es nicht kaufen. Aber diese Kunden werden auch keine Bücher bei Apple kaufen zu diesem Preis von Macmillan, weil diese Leute eben die Abzocke von den Buchfirmen durchschauen. Ja. Und auch die anderen Firmen sind eben die, wo immer wieder in Verdacht stehen, da oder wo eben immer wieder Druck auf Amazon ausüben wollten, die Preise doch anzuheben. Und ich glaube nicht, dass die Leute das haben wollen. Ja. Und ob die iFanboy-Basis groß genug ist, um genug Bücher zu kaufen, das ist die Frage. Ich habe jetzt schon im Internet gelesen, dass einige sagen, ich werde extra bei Apple Bücher kaufen, selbst wenn ich sie nicht lese, nur damit das System unterstützt wird. Ja, so krank ist das. Ja, voll krank, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die Leute, die leben nur noch für ihren verrotteten Apfel, ja, und sonst nichts mehr anscheinend. Ich verstehe es nicht, ja. Ich verstehe es nicht. Gut, aber diese Leute machen vielleicht 2-3% aus, wenn überhaupt so viel. Und ich glaube nicht, dass diese Leute die Kaufkraft haben, die Ausfälle bei den E-Books abzufangen. Warum ist es trotzdem eine Gefahr, das iPad für die E-Book-Branche? Ganz klar schon aus dem Grund, weil eben die Firmen natürlich, die Publisher, die Verlage, die wollen Kohle sehen, die wollen Geld haben. Und soll mir keiner sagen, dass dann die Autoren mehr Geld davon bekommen. Das sind doch immer die, ich sehe schon wieder fast einen Kraftausdruck benutzt, ja. Das sind doch immer wieder die Deppen, ja, die zwar dann sagen, ja, unsere Gelder, die Bücherpreise, die müssen erhöht werden. Und dann am Ende kriegen sie trotzdem nichts von diesen erhöhten Buchpreisen. Das streichen nämlich die Verlage ein. Ja. Und so denke ich eben, wird auch das hier ablaufen. Apple lockt die Firmen mit höheren Buchpreisen. Und das ist die Gefahr. Ja, wenn die eben jetzt diese höhere Buchpreise haben wollen, dann könnte es sein, dass die sich auf die iPad-Plattform wenden. Wir werden zwar dann sehen, dass ihre Verkäufe drastisch einbrechen, ja, gegen Kindle ist, sagen wir mal so, gegen richtige E-Book-Reader ist kein Kraut gewachsen, jedenfalls nicht, wenn das Kraut iPad heißt. Könnte es eben durch die Gewinnsucht der Firmen eben trotzdem dazu kommen, dass vielleicht etliche E-Book-Titel jetzt nicht mehr woanders zu bekommen sind. Ja. Und das ist natürlich ein herber Schlag für die Leser. Überhaupt scheinen die Leser überhaupt keine Rolle zu spielen. Ja. Hier geht es um Autoreneinnahmen, hier geht es um Verlagseinnahmen, hier geht es um Plattformen, aber bei der ganzen Diskussion in den Internetseiten und in den Medien sehe ich überhaupt keiner, der sich Gedanken macht, was denn die Konsumenten wollen. Die wollen nämlich günstige Bücher haben, billigere Bücher. Ja, das wollen die haben. Und man ist ja schon bereit dafür, ja, für ein E-Book, das eben ohne Hardcopy kommt, das einfach so elektronisch irgendwo gespeichert ist, ja, ohne dieses Gefühl eines Buches in der Hand zu haben. Okay, der E-Book-Reader vermittelt vielleicht ein bisschen was, aber der E-Book-Reader kostet ja auch schon Geld. Der kostet ja auch schon ein paar hundert Euro beim Kauf. Ja, es ist ja das Schlimme. Und dann eben nochmal für die Bücher. Also die Konsumenten sind schon bereit, eine gewisse Summe auszugeben für E-Books. Ja? Und man muss ja sagen, kein Transport, kein physikalisches Medium, und so weiter und so weiter. Man bestellt das auf einer elektronischen Plattform, kriegt es elektronisch geliefert. Und trotzdem sind die Leute bereit, dafür $10 auszugeben. Ja? Da werden die in Deutschland vielleicht noch dran zu knabbern haben, weil, so wie ich das hier sehe, sind die wenigsten in Deutschland dafür bereit, $10 für ein E-Book auszugeben oder 10 Euro für ein E-Book auszugeben. Ja? Die wollen da eher noch weniger ausgeben, weil wir halt von Natur aus ein bisschen geiziger sind, würde ich mal sagen. Ja? Kann mich ja täuschen, aber so kommt es mir jedenfalls vor. Ja, in den USA sehen es die Leute auch nicht ein, für ein E-Book genauso viel zu bezahlen wie für ein richtig, also für ein normales Buch. Ist ja auch logisch. Ja? Da fehlt was. Und ja, so möchte ich mal sagen, wird das so in der Form für den Konsumenten letztendlich bedeuten, schlechtere Konditionen, teurere Preise, weniger Auswahl. Und vor allem Knebelung wieder, typisch wie iTunes, Knebelung an eine Plattform. Steve Jobs hat zwar gesagt EPUB, ja, aber welches DRM wird verwendet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Standard Adobe Adapt DRM nehmen, so dass es auf allen anderen E-Book-Reader laufen wird. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen wieder ihr eigenen DRM-Müll, ja, so wie sie es bei iTunes auch am Anfang gemacht haben. Und dann ja, können die Leute so richtig schön abgezockt werden, stellen sie sich jedenfalls vor. Aber ich bezweifle eben, dass die Leserschaft, die Buchleserschaft, da genauso verfährt wie die Kiddies, die sich jetzt im iTunes Store für 99 Cent ein Lied kaufen oder einen Song kaufen, die eben in erschreckender Qualität teilweise sind, wenn man es mit der CD vergleicht. Ja. Sowas wird es sicherlich bei der E-Book-Leserschaft nicht so geben. Und die Kiddies, die es jetzt cool finden, sich auf dem iPad ein Buch in Anführungszeichen zu holen, das werden die Ausnahmen sein. Ja, und die wenigsten werden daran nämlich etwas finden, ein Buch zu lesen. Ja, wenn sie bunte Bildchen klickern, klackern sehen im Internet auf dem schönen Farbscreen vom iPad. Also, Skepsis macht sich breit, aber definitiv ist das iPad kein E-Book-Reader und deswegen hat das iPad auch ein Problem. Es ist nichts. Es ist kein E-Book-Reader, wie wir festgestellt haben. Es ist kein Gaming-Device, es ist kein Phone, es ist kein MP3-Player, es ist kein Laptop. Es ist, tja, was ist es denn? Ein Tablet? Ist es auch nicht. Weil unter einem Tablet-Computer stellt man sich eben einen richtigen Computer vor mit richtigem Betriebssystem, wo man es draufladen kann, wo man Programme veröffentlichen kann. Viele haben ja gehofft, dass macOS 10 drauf ist, aber das ist es nicht. Es kann kein Multitasking, ja. Und ja, es genau, es kann kein Multitasking, auch wenn da jetzt wieder so iFanboy-Bildschirme auftauchen, wo unten drunter steht, ja, so halbes Multitasking hat es ja, weil es werden ja im Hintergrund werden ja die Mails gecheckt, ja. Es ist Schwachsinn. Es hat kein Multitasking. Wer das als Multitasking bezeichnet, der sollte nochmal sich das genau überlegen und was das überhaupt bedeutet. Ja. Und es ist kein Multitasking. Definitiv. So. Also es ist kein Computer, es ist einfach. Das Problem, was ist es? Ein Identitätsproblem. Sowas hat Apple bisher auch noch nie gehabt. Ja, es war immer klar, der iPod ist ein Player für Musik. Das iPhone ist ein Telefon, mit dem man noch ein bisschen mehr machen kann. Aber das iPad, das ist eigentlich ein iPod Touch mit großem Display. Ja, aber ja, das gibt's ja schon, das iPod Touch. Und es ist in der Tat so, dass man mit dem iPod Touch alles machen kann, was man auch mit dem iPad machen kann, nur eben mit kleinerem Display. Und, muss mal gerade was trinken hier. Oh, mein Hals. Ich rede zu viel, ne? Ja, was soll ich denn sonst machen im Podcast, ne? Ja, also auf jeden Fall ist es, ist eben das Problem mit der Identität. Und ich habe es nochmal letztendlich dann im Resümee, im Post von mir geschrieben. 499 Euro fängt's an, Dollar fängt's an, 16 Gigabyte, für Wi-Fi only, 629 für Wi-Fi mit 3G Zugang, also mit was wir als UMTS bezeichnen. Ja, was soll ich sagen, mit für $449 kriegt man ein super schönes kleines Notebook mit 14 Zoll Screen, 2,1 GHz Dual-Core Prozessor mit Full HD 720, was eben das iPad auch nicht hat. Und 2 GB RAM Speicher, 160 GB Festplatte. Es ist also 10 mal mehr wie die Version für 499 Wi-Fi only hat, ja. 60 GB, 160 GB, ist ein kleiner Unterschied, ja. Also ich meine, 16 GB, das habe ich vielleicht in 4 Tagen voll, da sind ein paar Lieder drauf, ja. Und ein paar Daten und zack, voll ist es, ja. Also ist alles nicht so das Wahre. Gut. Aber wahrscheinlich ist das größte Problem für den netten Notebook für ein paar Prozent der Bevölkerung, dass eben keine angebissene Frucht drauf ist bei dem Teil. Ja, und das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Also Gefahr besteht für die E-Book-Reader natürlich, aber nicht, weil die Leute tatsächlich darauf ernsthaft Bücher lesen werden. Also wer das tut, tut mir leid, der ist sowieso verloren und der zählt bei mir auch nicht mehr unter Buchleser, sondern unter Multimedia-Kiddies. Ja. Nichts gegen Multimedia, mache ich den ganzen Tag. Aber eben, wenn ich ein Buch lesen will, dann will ich eben das Buch so lesen, als ob es auf Papier wäre. Das geht nur mit dem E-Ink-Display. Und da brauche ich auch keine Farbe. Farbe wäre zwar E-Ink-Technologie interessant, aber absolut nicht notwendig. Ja. Weil so gut wie kein Buch hat irgendwie Farbseiten im Einband, außer es sind eben, sagen wir mal, Sachbücher. Ja. Da sind manchmal Farbbilder drin, aber die meisten beschränken sich dann doch auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Okay. Habe jetzt aber genug über das E-Book gesprochen, aber dennoch, die Gefahr besteht natürlich und das ist das, was mich auch ein bisschen wütend macht. Also wenn Apple mit diesem Ding erfolgreich ist, ja, dann verliere ich den Glauben an die Gesellschaft komplett. Das kann ich wirklich sagen, weil das, wenn der Müll erfolgreich wird, dann ist es wirklich das absolut Letzte und ja, da ist dann, naja gut, okay, ich meine, Big Brother gibt es ja auch im Fernsehen. Ne? Aber trotzdem, die Zielgruppe, die muss man mir erstmal zeigen, wenn man die Fanboys wegrechnet, was da noch übrig bleibt an Käufer, an potenziellen. Also ich kann mir nicht feststellen, oder ich kenne überhaupt niemand, der mit sowas daheim irgendwo hocken wird oder sogar noch irgendwie unterwegs damit was lesen würde. Nee. Das ist mir noch nicht erschlossen, wer das kaufen soll. Also letztendlich bleibt die Frage offen, für wen ist das eigentlich? Und damit bleibt es auch unverändert. Amazon hat einen E-Reader, Apple nicht. Eieiei, und Apple hat nach wie vor kein Netbook. Und die Reaktionen sind eben, wie gesagt, von vernichtend bis das Beste, was es jemals gab. Vertreten im Internet. Aber der Sprung zwischen beiden Fraktionen ist noch nie größer gewesen. Und so schreibt auch zum Beispiel Gizmodo 8 Dinge, das einfach beim iPad sackt. Ja, um es mal so zu sagen, 8 things that suck about the iPad. Und die Sachen, die aufgeführt sind, sind zwar plausibel, aber ein paar wichtige sind gar nicht erst aufgeführt worden, haben die dann noch ergänzt, ja, und noch ein bisschen was drauf gepackt. Ich hätte nochmal so 5 bis 6 Punkte, wo man da hinzufügen kann. Also, wenn es wirklich von den Verkaufszahlen her einigermaßen vernünftig ist, dann hat es nur wieder zu tun mit dem, ja, würde ich sagen, Reality Distortion Field von Jobs und anscheinend auch von dem Realitätsverlust der Industrie, die anscheinend überhaupt nicht mehr auf die Kunden achten, sondern nur noch auf ihre Kohle, auf ihre Einnahmen. Jetzt sagt man, naja, das war doch schon immer so, aber man hat gesehen, wie macht man Einnahmen bei den Leuten. Und hier sieht es so aus, als ob die Firmen jetzt auch da die Realität aus dem Blick verloren haben. Die sehen nicht mehr, wie man Geld bei den Konsumenten machen kann. Die sehen nur noch, wie sie gerne Geld machen würden. Und das wird nicht funktionieren. Ja. Wir werden sehen, wie es aussieht. Und ich werde in der nächsten Zeit jetzt darüber, könnt ihr sicher sein, über Apple und ein iPad, das verspreche ich euch, erstmal nichts mehr sagen. Ja. Ich werde mich allerdings wieder melden, wenn es tatsächlich so aussehen sollte. Oder wenn es verkauft wird, ja. Ob eben das Ding ein Flop wird oder sogar verkauft seine Reich, dann werde ich mich melden und da werde ich dann auch nochmal ja, mein Senf dazu geben. Aber es dann erlöse ich euch natürlich. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung an alle, die jetzt schon sowieso genug vom iPad haben, aber ich muss das einfach loswerden, meine Meinung mal zu diesem ganzen iPad-Kram, iPad-Dreck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe die Schnauze echt voll. Und ich hoffe es ja insgeheim, dass es genauso ein Flop wird wie der Cube von Apple. Vielleicht besinnt sich dann Apple mal wieder und macht was Vernünftiges. Mein letzter Apple-Kauf war ein MacBook Pro 2,2 GB Santa Rosa und da war schon einiges im Argen bei Apple durch den iPod und deren Gebaren, deren Geschäftsgebaren. Ja. Das muss man schon ganz klar sagen. Und da war Apple schon ziemlich in Ungnade gefallen bei mir. Aber jetzt muss ich sagen, mittlerweile kann ich es mit meinem Gewissen gar nicht mehr vereinbaren, von Apple noch was zu kaufen. Ja, das ist ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn Apple hier jetzt richtiger Tiefschlag erleiden würde. Ja, so richtiger Hammer-Tiefschlag. Dann kommen die zur Besinnung und dann werden die vielleicht wieder vernünftige Sachen machen. Und dann bin ich der Erste, der wieder Apple-Produkte kauft und auch dann entsprechend honoriert. Das war's für diese Woche von der Rios Wochensicht. The Hat Rat is over. Ja. Und hätte ich fast wieder mein Jingle vergessen hier. Ja. Dann bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, halt die Ohren steif und ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder zu einer garantiert Apple-freien Rios Wochensicht einschaltet. Bis dann, tschüss!